Pressing macht Druck. Die Sportsendung, die sich mit der wachsenden Intoleranz unserer Gesellschaft befasst. Xenophobie und Rassismus. Antisemitismus und Homophobie. Abgrätschen. Pressing bei Bermudafunk. 89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg. Ja, seid gegrüßt, liebe Hörer des Bermudafunk, zur April-Ausgabe von Pressing. In der Erstausstrahlung am 5.4. ab 20 Uhr auf den Antennenfrequenzen 89,6 oder 105,4 MHz oder ihr hört uns über den Livestream des Bermudafunk von der Homepage www.bermudafunk.org oder im Stream auf dem Blog von Pressing www.pressing.blogsport.eu. Ja, hört ihr die Sendung zu einem anderen Zeitpunkt, dann läuft sie in der Wiederholung. Hört ihr Pressing nicht auf Bermudafunk, freies Radio im Rhein-Neckar-Raum, dann läuft die Sendung im Austausch. Wir heute mit Ronny Blaschke als Interviewgast zum Thema Putin, Russland und andere ehemalige Sowjetstaaten. Ja, und wie der Sport und speziell der Fußball als Machtinstrument Verwendung findet. Von den Sanktionen gegen Russland infolge des Angriffskrieges sind die Ausschlüsse im Sportbereich von russischer Seite am heftigsten kritisiert worden. Ja, der getroffene Hund bellt. Aber ich glaube, wir können mal chronologisch vorgehen und am besten fangen wir damit an, die Machtübernahme Putins nochmal zu beleuchten. Wie war das eigentlich im Jahr 1999? Ja, also die 90er Jahre waren ja sehr turbulent in Russland. Die Sowjetunion war zerfallen und der Stolz der Sowjetunion war damit auch verschwunden. Sport war ein ganz wichtiges Element, Fußball war ein wichtiges Element in der kommunistischen sozialistischen UdSSR. Da mit dem Sport konnte man seine wirtschaftlich viel stärkeren Rivalen aus dem Westen hinter sich lassen. Das war jetzt vorbei. Das neue Russland hat enorm gebüßt an Wirtschaftskraft. Jetzt in den Dokumentationen, die jetzt wieder laufen im Fernsehen, sieht man ja wieder die leeren Regale. 50% ist die Wirtschaft eingebrochen. Man hatte die Demokratie, aber man hatte nichts zu essen. Und Wladimir Putin kam dann 1999 an die Macht, ja, ehemaliger KGB-Offizier. Und der hat da dann in der Zeit, als wenige Leute, die sogenannten Oligarchen, zu Wohlstand und Macht kamen, hat der da sozusagen ein Bindeglied. Ja, er wollte Russland wieder mächtig, wichtig und wohlhabend machen und hat den Sport dafür eben auch genutzt. Seine Buddies aus dem früheren KGB, aus den Sicherheitsapparaten, kamen mit hinein und ja, die Sicherheitsapparate, Banken, halbstaatliche Unternehmen haben sich den Fußball auch angenommen. Und so ist der Fußball dann innerhalb des jungen, neuen Russlands gewachsen. Ja, aber Putin beschränkte sich schon recht früh nicht nur auf Russland. Er internationalisierte sich. Relativ bekannt ist Chelsea mit Abramowitsch, auch Oligarch, auch aus dem Umfeld von Putin, aus der Anfangszeit. Aber da gibt es noch weitere Beispiele. Ja, Roman Abramowitsch, der hat sozusagen 2003 den FC Chelsea übernommen, auch er wie viele andere über Rohstoffe und sehr verzweigte Unternehmensgeflechte zu Reichtum und Milliardär geworden. Interessanterweise hat er sich in der Öffentlichkeit eigentlich nie so wirklich zu Putin bekannt. Ja, man sagt ihm eine Nähe zu Putin nach, aber da gab es andere Oligarchen, die waren da wesentlich offensiver. Da gab es zum Beispiel einen weiteren Oligarch im englischen Fußball, der nicht der Besitzer des FC Everton war, aber zumindest beim Stadionbau Geld bezahlt hat. Wir haben in Holland, in Belgien, auch in Griechenland gab es jemanden, der Pauk, schwieriger Name, Thessaloniki finanziert hat und der sich ganz klar zu Putin bekannt hat. Und ja, es ist spannend, was mit denen jetzt passiert, ob die weiter mitspielen dürfen. Bournemouth, ja, eine Küstenstadt in England, Maxim Demim, ein Besitzer, ein Oligarch hat dort mitgemischt, Dmitri Ribolovlev beim AS Monaco und so weiter. Es sind nicht so viele, es sind einige, vielleicht ein halbes Dutzend, die in Europa da mitspielen. Und die müssen sich jetzt mehr oder weniger auch zurückziehen, zumindest an der Öffentlichkeit. Roman Abramowitsch ist ganz spannend, wie schnell der das alles abstoßen musste. Also wenn Europa, wenn die Europäische Union, wenn die westlichen Staaten sich verbünden, dann geht es dann eben doch ganz, ganz schnell. Ja, und neben den Vereinen hat er auch frühzeitig seine Buddies in die Verbände platziert. Auch da gibt es einige Beispiele. Ja, also das ist, so funktioniert das, ja. Die russischen Männerbünde, die sich dann eben den Reichtum aufteilen, vor allem Öl und Gas, da ist Russland ja, das ist die Haupteinnahmequelle. Ansonsten hat die Wirtschaft nicht so viel zu bieten, obwohl man ja Zeit gehabt hat, auch Industrien zu entwickeln. Man besitzt ja naturwissenschaftlich und so weiter, da durchaus Expertise, Kompetenz. Aber es ist Öl- und Gassektor, Gazprom, die Tochtergesellschaften, wie gesagt, viele Leute aus dem früheren Umfeld des Sicherheitsapparates, des KGB, staatseigene Unternehmen. Und man weiß das ja noch traditionell, die Fußballclubs, die waren ja wie Dynamo, wie Lokomotive, ZSKA, angegliedert an die großen staatlichen Branchen. Das kennen wir auch aus der DDR, das kennen wir auch aus anderen Ländern des östlichen Europas. Und das ist teilweise immer noch so ein bisschen, ja. Also es ist in Russland nicht so wie bei uns in Deutschland oder in England oder in Spanien, dass sich der Fußball dort über Fernseheinnahmen und über Sponsoring und so weiter finanziert. Dort in Russland waren die Clubs lange eben vor allem auch über Oligarchie, über die regionalen Verwaltungen wirtschaftlich abhängig. Und es wurde viel privatisiert, aber trotzdem war das immer noch so ein bisschen halbstaatlich. Und Putin hat immer über den Fußball so die Wirtschaft, den Staat, den Sicherheitsapparat miteinander verwoben. Und ja, da hat man sich dann gegenseitig die Sachen so zugeschanzt. Aber auch über den Fußball hinaus sind dort Funktionäre, die immer auch Politiker waren, die immer auch Unternehmer waren, in den Sport eingedrungen. Warum in den Sport? Weil über den Sport man so Netzwerke aufbauen konnte jenseits dieser klassischen politischen Welt. Ja, der Sport möchte seine Autonomie behalten. Und dann kommt Gazprom ins Spiel, das ist dann auch ganz wichtig, der Staatskonzern, einer der größten Gaslieferanten der Welt, der eigentlich in Europa nicht groß auf Werbung angewiesen ist, aber trotzdem dann Sponsor des FC Schalke wurde, schon vor bald 20 Jahren. Auch von Roter Stern Belgrad, das darf man nicht vergessen. Serbien ist Russland wesentlich mehr zugeneigt als andere Staaten durch die gemeinsame orthodoxe Kirche. Man hat da gewisse auch Russland-Affinitäten, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Aber Gazprom, ja, warum? Weil man über die VIP-Lounge, über den Fußball, über das lockere, informellere, vermeintlich unverdächtige Spiel Fußball vielleicht Kontakte knüpfen kann in westliche Regierungen, zum Energiemanager in England oder zum Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen. Da ist der Fußball ein gutes Schmiermittel und das hat Gazprom perfektioniert und viele andere Sponsoren, viele andere Staaten sind dem gefolgt. Ja, der Zugang, der ist auf so einer Ebene relativ einfach, denke ich mal. Es sind dann keine öffentlichen Treffen. Man trifft sich halt auf der Tribüne, sitzt nebeneinander und ja, da entstehen dann Kontakte. So ist es. Also wenn man bei Schalke 04 nochmal schaut, Aufsichtsrat, da war lange Matthias Warnig im Aufsichtsrat, der auch ein hochrangiger Gasmanager war, Roter Stern Belgrad, bei der UEFA Alexander Dzhukov, der ich glaube seit 2019 den russischen Fußballverband leitet, der dadurch auch ins Exekutivkomitee der UEFA, des Europäischen Fußballverbandes eingestiegen ist. Russland hat sich ja jetzt gerade wieder beworben, auch für die EM 28 oder 32, etwas verwunderlich, obwohl Russland ja überall jetzt eigentlich ausgeschlossen ist. Also über Gazprom sind dann auch eben russische Sportfunktionäre, Schrägstrich Politiker, Schrägstrich Gasmanager in die Gremien gekommen und dort kann man eben auch Politik machen und das ist spannend. Roter Stern Belgrad hat sich anders als der FC Schalke 04 nicht von Gazprom distanziert, Alexander Vucic, der Präsident von Serbien, auch der hat sich oft auch gern mit dem Kreml gezeigt. Wladimir Putin war im Stadion und wurde in Belgrad zu Gast. Es heißt sogar, dass serbische Hooligans in der Ostukraine für prorussische Separatisten gegen Ukraine gekämpft haben sollen. Also da läuft es zumindest noch, das Band. Und ja, so hat Russland eben eine weit verzweigte Sportpolitik hinter sich gelassen. Ja, die Sportpolitik in Russland hat dann auch die Menschen eingeladen, will ich mal sagen. Es gab etliche Veranstaltungen. Die bekannteste wohl die Fußball-WM war. Zwar in fast jeder Sportart waren Events in Russland zu verzeichnen. Ja, Wladimir Putin, auch das haben wir zuletzt öfter gesehen, war ja offenbar lange noch auf dem reformerischen Weg. Die Rede im Bundestag 2001, später hat er sich dann etwas auch abfälliger gegenüber dem Westen geäußert. Aber das alte Narrativ, was er ja auch immer wieder gesagt hat, die Sowjetunion, der Zusammenbruch, das war einer der größten geopolitischen Fehler des 20. Jahrhunderts. Also die Sehnsucht, wieder eine Weltmacht zu sein, gegen die Bevormundung, gegen die gefühlte Arroganz des Westens wieder Respekt zu bekommen. Und wodurch kann man das vor allem auch erreichen? Natürlich über die russische Kultur, über die tollen Orchester, die Balletttänzerin, die Künstler. Das ist alles bei uns hoch erkannt, hoch anerkannt, Literatur. Aber die breite breite Masse erreicht vor allem der Sport. Und da gab es die sogenannte Dekade des Sports, Weltmeisterschaften im Schwimmen, im Biathlon, in der Leichtathletik, auch in anderen wesentlich unpopulären Sportarten. Aber vor allem dann die Olympischen Winterspiele 2014 in Sochi und die Fußball-WM 2018 in Russland. Und diese Sportarten sichern der Staatspropaganda enorme positiv besetzte Bilder, während zeitgleich Russland Krieg führt in Georgien, im Osten der Ukraine, an der Seite des syrischen Diktators Assad, während Russland versucht, Wahlen zu manipulieren, wie 2016 in den USA. Und das ist natürlich ein Mittel abzulenken, ja. Das sind freundliche Bilder. Und 2014, das ist interessant, ich war in Sochi dabei. Und ich habe auch vorher die Presse hier oder die Medien verfolgt. Und in Deutschland, das war ja sehr kritisch gegenüber den Umweltsünden, Menschenrechtsverletzungen, schwulenfeindliche Gesetzgebung. Das war in Russland ganz, ganz anders, natürlich durch die zensierten Medien, aber das war ein nationales Fest, ein Rausch sozusagen. Die Menschen haben sich vereint in einem Land, was ja so ein riesiges Land mit mehr als 100 Volksgruppen, ethnisch sehr divers, religiös divers, riesengroß, ich glaube 9 Zeitzonen, also das größte Land der Welt, was keine einheitliche Idee von sich hat oder auch vielleicht auch nicht haben kann in der Größe. Lange eben der große vaterländische Krieg, der Sieg, und jetzt verblasst das Ganze. Und da braucht man eben eine Idee, die speist sich aus der Ablehnung gegenüber dem Westen und vielleicht über sportliche Erfolge. Ja, und der Rausch 2014 in Sochi, wenige Tage später lässt Putin dann die Krim annektieren. Manche glauben, dass das zusammenhängt, ja, dass er sich dadurch eben bestärkt gefühlt hat, weil die Bevölkerung das ja wollte. Und jetzt sehen wir es ähnlich wieder. 2008, jetzt vor kurzem waren Winterspiele in Peking. Russland längst auch ausgeschlossen wegen Dopings, aber das nimmt man dann nicht so ernst. Und jetzt ist die Katastrophe, nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Ja, es hieß ja auch, dass Putin die Olympischen Winterspiele abgewartet hat. Es kommt auch zeitlich hin. Ja, da gibt's Berichte darüber, ob die sicher sind oder man kann es zutrauen und wir warten alle auf das Zeichen aus Peking, wie sich China verhält, weil das ist der entscheidende Faktor, wie lange dieser Krieg dauern könnte. Xi Jinping, der wartet ab und sagt ja zu Recht, dass er das höchste Gut ist in China die nationale Souveränität. Damit, mit diesem Argument verbietet sich Peking jegliche Einmischung von außen, vor allem von den USA. Und wenn jetzt Russland ein unabhängiges Land wie die Ukraine angreift, dann kann China das eigentlich nicht unterstützen. Auf der anderen Seite hat China nie gewollt, dass Russland sich an den Westen andockt, weil dann dieser Block noch größer werden würde. Deswegen ist eigentlich so eine turbulente Region wie Russland für China gar nicht so schlecht, ja. Die warten jetzt mal ab, mal schauen, wie das weitergeht. Aber man kann es natürlich schon sich gut vorstellen, dass Xi Jinping Wladimir Putin diesen Gefallen getan hat, zu warten, bis die Olympischen Winterspiele dann vorbei sind. Ja, Sie haben schon die Olympischen Spiele 2014 angesprochen. Da waren Sie selbst vor Ort. Ja, ich glaube, es war auch so die Zeit, wo dann das liberale Gesicht, das ja noch Anfang der 2000er Jahre von Putin so langsam verwischte. Die Sanktionen gerade gegen LGBTI haben, glaube ich, in der Zeit auch verstärkt zugenommen. Ja, es ist jetzt auch wieder, habe ich gerade gesehen in einer Dokumentation, die Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich glaube, das war 2007. Da hat Wladimir Putin zum ersten Mal wirklich sehr scharf ausgeteilt gegen die USA, gegen die Einmischung. Das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die USA natürlich auch in vielen Ländern in Lateinamerika, in Vietnam und in vielen anderen Staaten mitgemischt hat, Regime dort installiert hat. Aber das darf man trotzdem nicht auf einen Nenner bringen. Russland, wie Putin sich jetzt entwickelt hat als Diktator. Und er hat gerade in den Jahren zwischen den Olympischen Winterspielen, der Fußball-WM 2018, das kann man auch an Zahlen nachlesen, an Festnahmen, an den NGOs, die dann immer mehr als ausländische Agenten dämonisiert wurden, an Menschen, die geflohen sind. Das ist in diesem Zeitraum 2010 bis 2018, 2020 enorm gewachsen. Es gab da nur noch wenige Demonstrationen. Die letzten richtig großen waren 2011, 2012. Und dann sind eigentlich jährlich tausende Menschen verhaftet worden. Die Medien, es wurden immer schärfere Mediengesetze veranlasst, wonach auch schon Blogger mit einer kleinen überschaubaren Zahl an Followern also ihre Lizenz verlieren können. Das ist alles zugenommen, immer auch mit der Begründung vor dem Schutz des Terrors. Ja, wir haben eine große WM vor uns, wir haben große Sportereignisse, wir müssen unser Land schützen. Und ja, da kann man unter dem Deckmantel des Sports eben immer auch einen Sicherheitsapparat schärfen. Das haben wir auch in anderen Ländern gesehen, in Brasilien vor der WM dort, vor den Olympischen Spielen dort, dass solche großen globalen Sportereignisse immer auch eine Ausrede sind, um die Repression und die öffentliche Sicherheit zu verschärfen und gleichzeitig eben auch Menschen zu enteignen oder auch Umweltschäden massiv voranzutreiben. Ja, und 2010 bei der Fußball-WM wurde auch das erste Mal, glaube ich, publik die Verpflichtungen in die Hooligan-Szene vom russischen Staatsapparat. Ja, die WM 2018, in den Jahren davor, das war das große Thema, ja, wie weit die russischen Hooligans denn dort gehen, wird das eine große Gefahr. Ich habe das damals eigentlich nicht so für gefährlich gehalten, denn weil die Gesetze so verschärft wurden. Auch die Engländer, es gab ja diese auch englische Hooligans, deutsche Hooligans, die haben sich natürlich genau überlegt, in Russland da jetzt nicht loszuschlagen, weil dann landen sie im Gefängnis. Interessant ist, wie schon seit 2014 ukrainische Ultras, ukrainische Hooligans mobilisiert haben für den Widerstand gegen Russland. Zunächst auf dem Maidan in Kiew. Aus verfeindeten Fanlagern haben sich Hooligans zusammengeschlossen, sind einige hundert sogar in den Krieg gezogen. Sieht man im Internet diese ganzen Bilder, wo Uniformen mit Vereinsutensilien, die haben mitgemacht, wie auch jetzt wieder, ja, die ukrainische Gesellschaft mobilisiert sich quer durch alle Gesellschaftsgruppen und Fußballfans, die ja geschult sind im Kampf gegen Polizei und so weiter, es ist immer eine ganz andere Dimension, na klar, aber Dynamo Kiew, die Fans haben schon am 24. Februar, wenige Stunden nach der Invasion, sofort gepostet, wir sind ein Schutzschild für Europa, wir bringen alle Besatzer, die in unser Land kommen, um. Es waren sehr martialische Bilder und da haben sich dann viele angeschlossen, Fans von Dynamo Minsk, ja, aus Belarus. Das ist ja auch interessant, da hatten wir auch Proteste vor 2 Jahren, auch wo eigentlich die Fans sich eher zurückgezogen haben, weil sie schon über Jahre zerschlagen wurden, weil Alexander Lukaschenko, der Diktator und der Freund Putins, da hart durchgreift. Der will sowas nicht bei sich sehen, also Fußballfans, die schnell große Gruppen von jungen Männern auf die Straße bringen können. Das will der nicht. In Russland ist es gerade ruhig. Das verstehe ich auch. Also es gibt Graffiti mal hier, stoppt die Kriege unter Brüdern von Fans von Zenit St. Petersburg. Aber jetzt, wo hat ja eigentlich jede Angst, verhaftet zu werden und die auch da, das geht den Fußballfans genauso. Ja, die Sendung Pressing auf Bermudafunk 89,6 oder 105,4 MHz in der Erstausstrahlung am 5. April ab 20 Uhr oder in der Wiederholung oder als Austausch bei einem anderen freien Radio. Ja, alle Beiträge von Pressing könnt ihr nachhören auf dem Blog www.pressing.blogsport.eu oder 7 Tage nach Ausstrahlung in der Mediathek des Bermudafunk www.bermudafunk.org. Ja, aber nun weiter mit Ronny Plaschke, unserem heutigen Interviewgast. Ja, Sie haben schon Dynamo Kiew angesprochen. Und ja, da gibt es ja auch Verbindungen zum Azov-Bataillon oder Azov-Regiment heißt sie jetzt. Ja, das ist eine Debatte, die gerade in Deutschland intensiv diskutiert wird. Ich bin da nicht der große Experte. Was ich aber höre von den Kolleginnen, die sich damit beschäftigen, ist, dass es gerade 2014 mit der Annexion der Krim, mit dem Krieg in der Ostukraine, der ja seit 8 Jahren läuft und wo ja auch inzwischen weit mehr als 10.000 Menschen getötet wurden, auch davor schon, vor dieser Invasion 2022, ist, dass das Azov-Regiment eines von mehreren freiwilligen Bataillonen ist, nicht der Kern dieser Freiwilligen, aber eben eine Strömung von mehreren hundert Kämpfern. Warum sage ich das so vage? Weil Zahlen immer schwer sind und auch aus der Ferne eben schwer zu überprüfen. Es sind mehrere hundert. Und ein ultranationalistischer, rechtsextremer Verbund, das ist auch problematisch, ja, auch die Fußballfans in der Ukraine, die sich da dem Krieg angeschlossen haben und mit denen wir vielleicht auf den ersten Blick erstmal Sympathien verbinden, weil sie etwas machen, was ich mir zumindest niemals trauen würde, nämlich zu kämpfen, ja, weil wir das nicht gewöhnt sind, weil wir, das denke ich mir jeden Morgen, wie privilegiert wir doch sind, oder ich kann es nur für mich sagen, wie privilegiert ich doch bin, in so ein stabiles, demokratisches Land hineingeboren zu sein, ohne irgendwas dafür gemacht zu haben, ja. Und jetzt sitze ich hier mit meiner Freiheit und muss die irgendwie auch nutzen, ja, sonst wäre das alles irgendwie nur scheinheilig, aber viele Leute, die jetzt auch aus Deutschland oder auch aus anderen Staaten jetzt mitmachen wollen beim Krieg, ja, das sind auch einige Rechtsextreme dabei. Wie viele das sind, ich glaube, wir dürfen das auch nicht übertreiben. Die Innenministerin Nancy Faeser hat gesagt, es sind jetzt nicht, wie es manche Medien vermuten lassen, mehrere Tausend. Vielleicht wissen wir auch nicht so viel, aber das Azov-Regiment und auch viele andere Fußballfans, Hooligans, sind in der Ukraine, auch in Russland, auch in anderen Staaten Osteuropas, eher nationalistisch, wenn nicht sogar rechtsextrem. Und wenn jetzt die demokratische Ukraine, es könnten noch einige Kämpfer dort jetzt mitmachen, die jetzt diesem demokratischen Bild jetzt auf anderer Ebene nicht so ganz, ganz gut tun. Aber das müssen wir jetzt mal abwarten. Das sind vielleicht alles bisschen zu viele Ebenen jetzt für ein Land, was jeden Morgen hofft, weiterleben zu können. Ja, da muss man dann, wir sind jetzt schon in der Ukraine, da sollte man auch noch über Schachtur Donetsk und Soja Luhansk reden, die ja in den von Russen besetzten Gebieten früher gespielt haben. Wie ist da die Situation? Ja, ich weiß noch, als ich 2012, da habe ich die Fußball-Europameisterschaft in Kiew verbracht, da war ich 6 Wochen in Kiew und das war eine fantastische Zeit. Ich war auch vorher schon mal in Kiew, eine wunderschöne Stadt und auch eine sehr damals, also ich bin, als ich zum man reist ja immer so, ich auch als Journalist, wenn man zum ersten Mal in Länder, in Städte kommt mit seinen Klischees dorthin und ich war überrascht, man hat den Aufbruch gespürt, abgesehen davon, dass es eine wunderschöne Stadt ist, viele Sehenswürdigkeiten, tolles Essen und so weiter, man hat ein tolles Nachtleben, wunderbare Kultur. Und in Donetsk, da war ich nicht, aber auch dort gab es ja ein neues Stadion. Das wurde dann auch schon später im Krieg bombardiert. Die sogenannten Volksrepubliken, die dann ausgerufen wurden von prorussischen Ukrainern und prorussischen Separatisten, das war schon die erste Tragödie. Da sind viele, viele Menschen dann auch geflohen. Das hat Lugansk und auch Donetsk haben wenig gemein mit den Städten vor 10 Jahren. Das, es ist auch schwer, von einer Seite zur anderen zu kommen. Ich habe mit Ultras aus von Soja Lugansk gesprochen. Viele junge Pro-Westliche sind ja geflohen oder haben sich dann eben dem Krieg angeschlossen. Viele sind geflohen. Die, die nicht geflohen sind, zum Teil auf schwarzen Listen gelandet, zum Teil im Gefängnis gelandet und erst Jahre später wieder freigelassen. Lugansk und Donetsk spielen im Exil. Metallist Kharkiv, ein anderer Club im Norden, also im Nordosten der Ukraine, auch diese Stadt ja jetzt massiv bebombt, belagert und so weiter. Viele Vereine gibt es gar nicht mehr, Zuschauerschnitt jetzt, na klar, jetzt ruht da der Fußball. Aber das hätte man sich 2012 nicht vorstellen können. Ich zumindest nicht. Und jetzt kann man das ganz gut sehen, was daraus wird. Ja, Sie haben vorher schon kurz Belarus angesprochen und Transnistrien sollte man noch in dieser Gegend etwas beleuchten. Da gibt es ja auch Fußballvereine. Der Verein Sheriff, was hat es mit dem auf sich? Ja, das ist interessant. Wir sprechen über Russland und die Ukraine, aber Wladimir Putin hat ja den Traum, nicht die große Sowjetunion wieder aufleben zu lassen, aber zumindest doch also der Einflussbereich, der war immer schon groß vom Wladimir Putin, der ging immer schon weit über die Russische Föderation hinaus. Und wenn man jetzt mutmaßt, was könnte denn der nächste Schritt sein? Aktuell sieht es danach aus, dass Wladimir Putin nicht viel weiter kommt, weil die Ukraine so eine unglaubliche Gegenwehr leistet. Aber die baltischen Staaten, die alle in der NATO sind und in der Europäischen Union, es ist unwahrscheinlich, dass selbst Wladimir Putin so weit geht. Denn dann würde der Bündnisfall einsetzen und die NATO würde antworten müssen. Aber es gibt andere Staaten, wie die Republik Moldau. Die Republik Moldau kennen vielleicht nur die wenigsten, so ein bisschen eingezwängt zwischen EU-Staat Rumänien und der Ukraine, eines der ärmsten Länder in Europa. Und es gibt dort einen eingefrorenen Konflikt in der Republik Moldau. Schon seit Anfang der 90er Jahre hat sich der kleine Landstrich Transnistrien unabhängig erklärt von Moldawien, also von der Republik Moldau. Wenn Sie jetzt irgendwann mal auf Google Maps schauen, da sehen Sie Moldau und da sehen Sie diesen kleinen Landstreifen Transnistrien, der eben sich weiterhin nach Moskau orientiert, Russisch spricht und eine abtrünnige Region ist, nicht anerkannt wird von keinem Staat der Welt, aber eine eigene Regierung hat, eine eigene Währung, ein eigenes kleines Militär, Transnistrien also, ein de facto Regime, kann man sagen. Und dieses de facto Regime, das macht's spannend, hat einen eigenen großen Fußballclub, nämlich Sheriff Tiraspol, benannt nach einem großen Konzern. Und Sheriff Tiraspol hat in dieser Saison in der Champions League gespielt und hat sogar bei Real Madrid gewonnen und ist der Serienmeister von Moldau, also spielt in der Liga des Feindes. Das ist sehr kompliziert und die moldawische Regierung macht das auch nur mit, weil über Sheriff Tiraspol sicherlich viel Geld in die Region kommt. Und in Tiraspol, ist auch interessant, sind immer noch sehr viele Waffen und Militärapparate von Putin stationiert. Und deswegen hat man in Moldau, wenige Kilometer entfernt, Angst, eben dass, wenn Putin in der Ukraine fertig ist, dass er eben über diesen kleinen Landstreifen Transnistrien in die Republik Moldau einfällt, die sich weit weniger verteidigen kann als die Ukraine. Und das ist schon mal kompliziert genug. Aber was auch noch passieren könnte danach, ist Georgien, ein anderer Staat, der ehemals zur Sowjetunion gehört hat. Georgien, auch das ein sehr spannendes Land. Auch dort können wir uns daran erinnern, ich war 2008 bei den Olympischen Sommerspielen in Peking und da saß dann Michail Saakaschwili auf dem Podium, der damalige Präsident Georgiens. Und auch dort gab es dann Krieg. Auch in Georgien gibt es zwei Gebiete, die sich eigentlich unabhängig erklären, die von Russland gestützt werden. Das ist Südossetien und Abchasien. Zwei kleine Regionen, trotzdem von Russland gestärkt, die aber völkerrechtlich weiterhin zu Georgien gehören. Und das sind also diese sehr komplizierte Kaukasusregion, die sich aber lohnt, mal anzuschauen, weil dort deutlich wird, wie Wladimir Putin mit seinen Gefolgsleuten einen großen Einflussbereich hat. Vielleicht nicht in Westeuropa, aber im Kaukasus, in den zentralasiatischen Staaten, immer mehr auch in Afrika und vielleicht demnächst auch im Bündnis mit China. Man weiß es nicht. Und da ist der Fußball immer auch so ein bisschen so ein Schaufenster in diese komplizierte Gemengelage. It got too hot and so we overthrew the system, 'cause there's no place for human existence like right here on this bright blue marble orbited by trash. Man, there's no beauty there. There's no big thing to give up the way of life we have. My social life is now quite a bit less hectic. The nightlife and the protests are pretty scarce. Now I mostly spend the long days walking through the city. But what a perfect afternoon. Industry, commerce, top up to their knees. It gives a progress haunted. The super ego shatters with our ideologies. You've seen injunction to enjoy life. Ice floes began to freeze. From time to time, we all get a bit restless with no one advertising to us constantly. Tribe at the former airport. Some nights has me to dancing. If you don't mind gathering and hunting, we're all still pretty good at eating on the run. Things that would have been helpful to know before the revolution. Some degree of resentment for the sudden lack of convenience around here. But there are some visionaries among us developing some products to aid us in our struggle to survive on this godless rock that refuses. to die. Ja, Fußball immer wieder als Einstiegspforte für Putin. Ja, dabei hat er in seinen Anfangszeiten oder in seiner Jugend mit dem Fußball eigentlich nie was zu tun gehabt. Er kommt ja, als Sportler hat er ja im Judo gekämpft und auch da seine Banden geknüpft, die Petersburger Connection. Ja, das ist so, das ist faszinierend, dass man sieht jetzt, das ist total spannend, ja, auch wie Sport, die Bildsprache des Sportes da jetzt eine Rolle spielt in dem Krieg. Da sieht man auf der einen Seite die Heroen, Wladimir Klitschko, Vitali Klitschko, die Boxer, die Weltmeister, die sich jetzt zeigen, die vom sportlichen Kampf so in den Überlebenskampf überführt werden. Und da kann der Sport so auch bildsprachlich helfen. Wir sehen aber auch und haben in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, Wladimir Putin mit dem Judo, im Judoanzug, oberkörperfrei, beim Eishockey mit Alexander Lukaschenko, beim Fußballkicken. Also da ist das hilft der Sport, so diese traditionelle Männlichkeit weiterzutragen, die sich Wladimir Putin wünscht. Aber offenbar, und da bin ich auch nicht der Experte, ich habe das aber auch immer wieder verfolgt, man weiß nicht, wie weit das jetzt romantisiert ist oder das auch stimmt, dass er gerade in diesen traditionellen Kampfsportarten, Sambo, eine Ausformung, da auch seine Buddies kennengelernt hat, ja, die dann später auch auf anderen Wegen zu Reichtum gekommen sind, politische Ämter hatten. Wichtig ist auch die Duma, das Parlament in Moskau. Dort sind einige frühere und aktuelle Vertreter des Sports dabei, der ehemalige Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Also das wird alles legitimiert. Und noch einmal, das ist ganz, ganz wichtig, bei uns dominiert der Blick auf Russland mit der Hilfe von Putin. Aber das ist dieses ein riesiges Land und man dieses große Land, das kann man nicht regieren, nur mit ein paar Männerseilschaften. Novosibirsk oder Kasan oder das ist weit weg von Putin. Auch da gibt es Gouverneure, da gibt es Politiker, die natürlich auch Freiheiten wollen, die Loyalität versprechen. Ramzan Kadyrov, der ist jetzt auch in den Schlagzeilen, das ist der brutale Machthaber in Tschetschenien, der mehr oder weniger, man weiß es nicht, auch Kämpfer geschickt hat, aber auch der, wir erinnern uns an die WM 2018 in Russland, als das ägyptische Nationalteam in Tschetschenien Station gemacht hat und der große Fußballstar Mo Salah vom FC Liverpool, der wurde dann einfach von Kadyrov mal vereinnahmt und zum Ehrenbürger von Grozny ernannt. Der wusste gar nicht, wie ihm geschieht, und fühlte sich dann auch schon sehr vereinnahmt von ihm. Und die Regionen nutzen den Fußball auch. Sie pampern ihre Clubs und versprechen sich dadurch neue Investoren, stehen auch in Konkurrenz zueinander. Das ist ja auch verständlich bei so einem großen Land. Und über allem schwebt dann eben Wladimir Putin. Ja, Sie haben schon so ein bisschen den Heldenstatus angesprochen, der ja im Sport immer wieder zelebriert wird. Was ich jetzt halt auch ein bisschen bedenklich finde, dass so die Helden, der Heldenmythos auch so auf die Gesellschaft übertragen wird. Zelensky ist sicherlich ein ehrenwerter Mann, aber ja, so die Heldenmystifizierung, ich finde die auch ein bisschen bedenklich, oder? Naja, wir schauen dann natürlich mit unserer Sozialisierung aus Deutschland da drauf und das mit unserer Geschichte, wir uns intensiv beschäftigt haben mit den zwei Weltkriegen, die aus oder vor allem dem Zweiten Weltkrieg, der ja wirklich von Deutschland losgetreten wurde und grundlegend die Welt verändert hat und der Holocaust. Also das haben wir in uns und ich zumindest für mich kann sagen, dass ich dass jegliche patriotische, nationalistische Gesten und wenn ich viel reise, dass mir das erstmal fremd ist. Ich habe aber auch gelernt auf Reisen, sei es in Katalonien oder in der Ukraine oder auch in Staaten, die noch weiter fern liegen, dass der Patriotismus nicht unbedingt immer schlecht sein muss oder dass er nicht unbedingt immer recht sein muss, sondern dass auch zum Beispiel Patriotismus auch mal weltoffen sein kann. Es ist immer von Land zu Land, von Fall zu Fall immer sehr, sehr unterschiedlich. Bei der Ukraine, wenn man jetzt sieht, wie gesagt, die Heldenbilder und frage ich mich, wie sollen sie es auch machen? Ja, also sie sind nicht Mitglied der EU, sie sind nicht Mitglied der NATO. Was sie haben, sind ihre Worte, sind ihre Überzeugungen. Und wir sind jetzt mehr als 3 Wochen in dem Krieg. Die Aufmerksamkeit lässt nach. Und irgendwann wird auch, wenn es so weitergeht, CNN oder die BBC eben nicht mehr mit diesem Krieg in die Nachrichtensendung einsteigen. Und deswegen kann ich verstehen, dass Selenskyj damit mit starken Worten, starken Reden da weiterhin für Waffen und für Aufmerksamkeit wirbt. Und wir sehen das auch im Sport, ja. Wir sehen die englischen, wir sehen die ukrainischen Fußballer in der Premier League, die dort weinen, oder wir sehen andere Sportler und Sportlerinnen, wenn wir da bei unserem Thema bleiben. Wir sehen die Fußballfans, wir sehen viel, viel Solidarität von Fußballfans in Deutschland, in Polen, in Kroatien. Wir sehen andere Fußballer, Sportler und Sportler, die blau-gelbe Fahne zeigen. Ich hoffe, dass es da über die Solidarität hinaus dann da weiter bei der Hilfe bleibt und dass sich das nicht weiter ausweitet. Sonst ist es mit uns, auch vielleicht mit unserem, wir sehen es auch jetzt schon mit der Diskussion um Gaspreise, dass es auch mit unserem Wohlstand dann relativ schnell vorbei sein kann. Und vielleicht gestatten Sie mir diesen einen Schlenker noch. Der Robert Habeck gerade in Katar war, ja, beim Gastgeber der WM 2022, der seit Jahren ja auch in der Kritik stand. Und da sehen wir eben, dass Realpolitik ganz schnell Narrative verändern kann. Ja, wir brauchen jetzt eben diesen sogenannten Schurkenstaat Katar. Er hat schon bei der Evakuierung von Afghanistan, von vielen Afghanen nach der Machtergreifung der Taliban dort geholfen bei der Evakuierung. Aber so schnell kann sich Weltpolitik ändern. Und jetzt reden wir eben nicht mehr über den menschenrechtsverachtenden Staat Katar, sondern jetzt reden wir über den Staat, der die Gasengpässe ausgleicht. Das ist wirklich eine bemerkenswerte Zeitenwende, wie der Bundeskanzler es gesagt hat. Ja, die Wahrnehmung oder die Einschätzung verschiebt sich in so Zeiten. Ja, und das ist erstaunlich und das wird sicherlich auch weitergehen. Ich habe beim Thema Katar, wir wollten heute über Russland sprechen, aber es hängt alles mit allem zusammen, habe ich immer schon gesagt, dass es eigentlich nie schwarz und weiß ist, dass auch in Katar zum Beispiel Siemens, die Deutsche Bahn, SAP, die großen Konzerne Deutschlands, auch aus auch anderen Ländern, ja, Norwegen, da haben ganz viele, also diese drei Staaten, also die deutschen Konzerne haben da massiv auch Geld verdient und mitgemacht beim Aufbau der Infrastruktur in Katar. Aber Norwegen zum Beispiel, wo viele Fußballer und Fans ja einen Boykott gefordert haben. Norwegische Unternehmen haben 9 Milliarden Euro in Katar investiert. Es gibt ein Freihandelsabkommen. Also das ist alles mit allem verbunden. Ich war mir nicht bewusst, dass wir zu einem so großen Anteil von russischem Gas abhängig sind. Und dass das immer weiter geflossen ist durch alle Krisen, ja. Krim-Annexion, im Einmarsch in Afghanistan 79, Kalter Krieg, Russland, das Gas ist immer geflossen. Und ich war auch eigentlich bei Nord Stream 2, oder habe ich auch, weil ich in Russland ja auch mehrfach war und auch eine große Faszination habe für viele, viele Teile der russischen Kultur, habe ich immer gedacht, dass eigentlich, oder ich habe auch vor der WM 2018 das genau beobachtet. Der DFB war ja mal auch schon vorher beim Petersburger Dialog, es gab dort Austausch zwischen Fußballfans, Gedenkstätten, Aktivitäten. Da ist einiges entstanden vor der WM. Und da hat der Fußball Möglichkeiten, Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen, die vielleicht die Politik erstmal jetzt nicht mehr so hinbekommen hat. Das finde ich eigentlich in der Regel immer ganz gut. Aber im Nachhinein muss man sagen, das ist dann vielleicht doch naiver. Ja, naiv aber was ist die Alternative? Was ist die Alternative, wenn man da nicht weiterkommt? Also China ist der nächste große Fall. Da wird ja sicherlich dann die nächste WM in den 2030er Jahren stattfinden. Wir haben es gesehen bei den Winterspielen. Die Supermacht des 21. Jahrhunderts. Wie kommt man dieser Supermacht bei, wenn man wirtschaftlich von ihr abhängig ist? Das sind die Fragen, die sehr schwer sind. Ja, wir haben unser Gespräch mit den Sanktionen gegen Russland begonnen. Wollen wir es vielleicht auch damit abschließen? Teilweise gehen ja die Boykott-Aufrufe gegen russische Künstler oder auch Intellektuelle, gehen vielleicht teilweise auch zu weit, oder? Das ist eine schwierige Frage. Wie weit soll man gehen? Ja, diese Einmütigkeit gab es ja selten. Also wir haben das gegen das Apartheidsregime gehabt in den 60er Jahren Südafrikas. Wir haben es gehabt Jugoslawien, als die Anfang der 90er Jahre im Krieg zerfallen sind. Da gab es ähnlich Einmütiges. Aber das spürt Russland jetzt, dass das Team nicht zur WM darf, dass es ganz ausgeschlossen wird. Da werden viele Bilder fehlen für die Staatspropaganda. Ich finde das richtig, ja. Das muss so sein. Und manchmal, wie soll man sonst auch machen? Auf der anderen Seite, ich war in St. Petersburg während der WM 2018 und war auch gerne im Mariinsky-Theater. Das ist so eines der größten Opernhäuser Europas, viel Kultur. Und Valery Gergiev, der Chefdirigent, der auch lange die Münchner Philharmoniker geleitet hat, der auch für Putin ein Freund von Putin war, auch sein Siegerkonzert an Palmyra in Syrien dirigiert hat. Das findet man natürlich erstmal eklig, ja, dass so einer da in die Propaganda dirigiert von Putin. Aber ich habe dann da auch in St. Petersburg gehört, dass da sehr viel Geld bekommen vom Staat für Nachwuchskonzerte, für Förderung von Kindern, hat da Konzerthäuser gebaut im Land, also viel für die Musikpädagogik, für die Kultur gemacht. Und ja, ich meine, ich bin in der DDR, acht Jahre habe ich in der DDR gelebt und war zum Glück jung genug, um da nie in solche Versuchungen zu kommen. Wie soll man in der Diktatur, wenn man, also es ist schwer. Ich will mir eigentlich einfach gar nicht anmaßen, ja, wenn man gibt es das, den schmalen Grat zu folgen, eine Laufbahn zu machen, sich zu arrangieren und trotzdem im Schlechten was Gutes zu machen. Vielleicht versehe ich mal diesen Satz mit einem Fragezeichen. Aber dass man jetzt, wie ich gesehen habe, in einigen Kulturstädten Tschaikowski abgesetzt hat, der ja irgendwie auch seit, weiß ich nicht, mehr als 100 Jahren tot ist, das finde ich vielleicht ein bisschen weitgehend. Auf der anderen Seite, ja, wenn da Leute sitzen, die dort damit eben an Russland denken und damit eben auch an den Krieg, wir müssen da sehr sensibel sein, deswegen Sie hören, ich schlingere etwas herum und hab da keine klare Antwort. Ja, ich glaube, eine klare Antwort kann man darauf auch nicht geben. Ja, aber ich denke, wir haben für vieles haben wir Antworten vielleicht nicht gehabt, aber wir haben viele Bereiche besprochen. Und ja, möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, Ronny Plaschke. Und ja, hoffen wir, dass der Krieg demnächst ein Ende nimmt. Danke für Ihr Interesse, ja, das hoffe ich auch. Danke für die Einladung. close my eyes and close myself and close my world and never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things caught me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this. Ja, das war die April-Ausgabe von Pressing in der Erstausstrahlung am 5.4. ab 20 Uhr auf den Antennenfrequenzen des Bermudafunk 89,6 oder 105,4 MHz oder über den Livestream www.bermudafunk.org. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet am ersten Dienstag im Mai Pressing wieder ein. Dann hören wir uns am 3. Mai ab 20 Uhr. Ja, bis dahin bleibt negativ und gesund. Tschüss, sagt Michael.